Was für eine wunderbare Aktivierung. Das ist doch echt toll, auch zu merken, Gott spricht. Gott gibt Eindrücke. Gott spricht durch uns, durch jeden Einzelnen. Wir sind ein prophetisches Volk. Halleluja. Und was wir, damit wir diese prophetischen Eindrücke und überhaupt das Leben als Neuschöpfung, ich will weitermachen mit der neuen Schöpfung, was es bedeutet, eine Neuschöpfung zu sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist eine Neuschöpfung. Halleluja. Das ist was ganz Besonderes. Um das zu sein, was brauchen wir da, um das ausleben zu können, was Gott für uns hat, auch in diesen Räumen, die wir am Sonntag hatten. Wir waren doch in diesen herrlichen Räumen am Sonntag, in den Räumen des Himmels, in verschiedenen Räumen. Was brauchen wir oder was müssen wir da anzapfen, was schon auch in die, was der neuen Schöpfung geschenkt worden ist? Und das ist die Autorität. Halleluja, sag mal Autorität. Wir haben Autorität bekommen. Halleluja. Und das ist eine sehr gute Sache. Und Gott möchte, dass wir Autorität wahrnehmen. Weil, wie gesagt, wir können nicht in unserer vollen Bestimmung leben, ohne Autorität wahrzunehmen. Wir können, wenn Krankheit kommt, wenn Symptome kommen, wenn Schwierigkeiten plötzlich auf der Arbeit kommen, dass du ja, am Arbeitsplatz, wo auch immer, in deiner Familie, Streitereien, was auch immer, plötzlich merkst du, irgendwie ist komisch und so, dann sagt der Herr, ich habe euch Autorität gegeben. Und das sagt er in Lukas 10, 19, siehe, hat Jesus gesagt, ich habe euch die Autorität oder die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, was für dämonische Mächte steht, zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Sag mal, nichts wird mir schaden. Es ist wichtig, dass wir keine Angst haben, dass wir keine Angst und Furcht haben vor den Mächten der Finsternis. Was dabei klar ist, wir gehen nicht gegen Weltbeherrscher. Ja, das muss man immer gleich sagen. Natürlich, ja, kannst jetzt nicht sagen, du Geist der Islam, ich verbanne dich von dieser Welt. Nein, tu es nicht. Auch nicht alleine gegen den Großen deiner Stadt oder so gehen, tu es nicht, weil dann kann es wirklich böse Rückschläge geben. Aber im Kleinen, ja, was dein Leben angeht, was deinen Autoritätsbereich angeht, da hast du Autorität. Was dein eigenes Leben angeht, was dein Körper angeht, was deine Seele angeht, was dein Dienst angeht, was dein Arbeitsplatz, deine Ehe, Familie, Menschen, die dir anvertraut sind. Ja, da hat er dir Autorität gegeben. Natürlich niemals über den Willen von Menschen. Ja, wir herrschen nicht über Menschen, sondern wir herrschen nur über Mächte. Halleluja. Sag mal, ich herrsche über Mächte. Halleluja. Und genau, hier heißt es in Epheser 6, 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das ist ganz wichtig. Gott hat uns nicht die Autorität gegeben gegen Menschen, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und ja, das ist ganz wichtig. Ja, wir gehen also niemals gegen Fleisch und Blut. Altes Testament, alter Bund, mussten gegen Fleisch und Blut gehen, das ging noch nicht, sie konnten nicht im Geist sein, deshalb mussten sie alle ausrotten, ja, rottet alle Feinde aus, ja, war der Auftrag im verheißene Land, macht sie alle platt. Und wo sie nicht platt gemacht haben, da war es nicht gut. Und für uns gilt es aber nur für die Mächte der Finsternis, die uns stoppen wollen, die uns aufhalten wollen, die uns berauben wollen. Ist dir schon mal was geraubt worden? Halleluja. Das ist nicht Halleluja, sondern da sagt der Herr, da sagt der Herr, siebenfach zurück, weil er uns Autorität gegeben hat. Und das können wir wirklich in jedem Bereich unseres Lebens sagen, wo auch immer der Feind uns beraubt hat, an Freude, an Zeit, an Gesundheit, an Liebe, an guten Beziehungen, an Geld, was auch immer. Wir gestehen hin und sagen, was auch immer der Feind mir geraubt hat. Jahre vielleicht. Vielleicht empfindest du wie Jahre, die geraubt wurden. Da sagst du nein und ich fordere die siebenfach zurück. Dann wirst du vielleicht, werden einige recht alt wahrscheinlich von uns. Siebenfach. Halleluja. Aber das Wunderbare und was wichtig ist, ist, und unser Fundament ist, Jesus hat diese Autorität für uns erkauft. Ohne Jesus, ohne sein vollbrachtes Werk am Kreuz, hätten wir keine Autorität. Die Menschen im Alten Bund, sie hatten noch keine Autorität. Obwohl, ja, also, sie haben's, also, siehe bei David, er hat sich die echt schon geholt. Manche aus dem Alten Bund haben schon in den Neuen Bund, haben reingegriffen und haben sich das schon wie prophetisch geholt. Aber wir als neue Schöpfung, wir haben diese Autorität bekommen. Und wir haben sie bekommen, um sie auszuüben. Manche sagen, oh, keine Lust, ja, viel zu anstrengend. Hast du das schon mal bei dir selber vielleicht auch bemerkt? Oder bei anderen, nee, manche wollen immer Baby sein und sagen, nein, oh, ergreif du die Autorität für mich. Oh, mach du das. Oder, ja, genau. Was nicht heißt, wir sollen nicht füreinander beten, aber Gott hat jedem Einzelnen von uns Autorität gegeben und letztlich die gleiche Autorität. Wir haben verschiedene Wirkweisen und Bereiche, in die Gott uns gesetzt hat, aber jedem, einem Kind, ja, Vierjähriges, hat Gott die gleiche Autorität gegeben. Deshalb ist es so wichtig, auch im Kinderdienst, lehrt die Kinder Autorität. Lehrt die Kinder, dass sie Autorität haben, schon, wenn sie wiedergeboren, wenn sie Jesus aufgenommen haben, haben sie Autorität. Lehrt sie, ihre Hände auf die Menschen zu legen oder untereinander. Und weil sie haben manchmal noch weniger Blockaden in ihrem Hirn, um für andere Menschen zu beten. Also ich ermutige euch, all ihr Eltern, all ihr Kinderdienstler, lehrt die Kinder. Einfach, je früher du das weißt, je früher du das lernst, umso besser ist es, in dieser Autorität zu leben. Und es bedeutet Freiheit. Wer möchte frei leben? Halleluja. Oh, frei leben. Wir sind zur Freiheit. Christus hat uns zur Freiheit befreit. Aber es gibt jemanden, der das nicht mag. Hast du wahrscheinlich schon öfter mal erlebt, der deine Freiheit nicht mag. Aber Halleluja, du hast Freiheit. Du hast Freiheit und die fängt hier oben an. Da oben fängt sie an, in deinen Gedanken. Und da haben wir die Freiheit und auch letztlich die Verantwortung, über unsere Gedanken, über unsere Seele zu herrschen. Über unseren Körper zu herrschen. Wir sind Geist, haben eine Seele, wohnen in einem Körper, aber der Geist ist der Chef. Sag mal, der Geist ist der Chef. Oh, das ist gut. Halleluja, weil die unerneuerte Seele teilweise Chef sein lassen, nicht so gut. genau. Aber der Geist hat die Autorität. Im Geist haben wir die Autorität und die sollen wir ausüben. Genau, wir sollen alle Gedanken in die Gehorsam gegen Christus nehmen. Immer wieder, weißt du, um die Gedanken Gottes zu denken, müssen wir immer wieder unsere Gedanken, die so rumfleuchen, hier mal das und hier mal das, unter den Gehorsam gegen Christus stellen. Ich glaube, heute, gerade in der letzten Stunde haben wir es erlebt, wie die Gedanken unter dem Gehorsam Christi waren und jeder hat was empfangen von Gott. Und es ist Freiheit und es ist Freude und es ist wirklich Leben im neuen Bund. Und Gott möchte, dass wir wirklich dieses Leben leben und nicht uns wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen lassen. Und normalerweise fängt es an mit Gedanken, die uns in Knechtschaft bringen wollen. Gedanken, was irgendjemand denkt, Gedanken der Verdammnis, was auch immer, wo vielleicht der Feind dich ausgekundschaftet hat und hat vielleicht eine kleine Schwäche festgestellt und dann möchte er dich piesacken, genau an dieser Stelle. Aber, sag mal aber, Gott hat mir Autorität gegeben über diese Mächte, die mich angreifen. Wie gesagt, nicht gleich über alles, was in Deutschland schiefläuft, alle Weltbeherrscher, wie gesagt, hast du nicht gleich Autorität, aber du hast Autorität über all das, was dich oder ja, das dich angreift oder in deinem Verantwortungsbereich läuft. Und das ist gut. Verantwortung und Autorität ist was Gutes. Es ist was Gutes. Ja, wir bleiben nicht Babys. Natürlich ein Baby, das gerade zum Herrn kommt, von dem erwartest du nicht, dass es schon, was weiß ich, alles macht. Dem helfen wir, aber irgendwann wachsen wir auf. Wir bleiben nicht Babys. Oh, bist du froh? Ja, Halleluja, wir bleiben nicht Babys. Wir wachsen auf und damit wächst auch unsere Autorität und unser Stehen im Herrn, unser Feststehen im Herrn wächst, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Oh, Halleluja. Oh, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Halleluja. Das ist die Botschaft an dich. Lass dir nicht alles gefallen. Der Herr, jetzt kommt nicht mit der Bibelstelle, der Herr sagt, wenn er eine auf die eine Wange haut, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Ja, das ist was anderes, wenn es ein Mensch macht. Aber wenn es eine Macht der Finsternis ist, dann halten wir nicht die andere Wange hin, sondern wir sagen Nein und Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Nicht mit mir! Also nicht erst warten. Es gibt auch so Einlullungen, dass du sagst, naja, damit kann ich noch leben, ne? So ein bisschen Schmerzen irgendwo oder so, okay, macht mir noch nicht so viel aus. Aber der Feind, hast du schon mal gewusst, wenn er den kleinen Finger von dir kriegt, dann will er die ganze Hand. Aber was sagst du heute Abend? Nein, nicht mit mir. Nicht in meinem Verantwortungsbereich. Da herrscht der Geist Gottes. Und ich dulde das nicht. Ich dulde nicht zum Beispiel, dass Schmerzen meinen Körper ergreifen. Dass Schmerzen meinen Körper bestimmen, mein Leben bestimmen. Ich dulde es nicht. Ich habe Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ich dulde es nicht, dass die ganze Zeit komische Gedanken durch meinen Kopf sausen und ich wie Zwangsgedanken. Erkennst du schon mal, das sind wirklich Geister der Finsternis, über die wir Autorität haben. Du musst Sachen denken, das ist wie, ja. Und das sind immer Geister. Denk nicht, dass du das bist. Das bist nicht du, du bist ein Sohn Gottes. Und diese Gedanken haben, die nicht Liebe sind, die nicht Freude sind, die nicht Ermutigung sind, sie haben nichts mit dir zu tun. Sie haben nichts mit deinem neu geschaffenen Geist zu tun. Sie kommen von außen. Und du hast Autorität, du hast die Pflicht, weißt, wir haben die Pflicht als Söhne, darüber zu herrschen und sie nicht einfach über uns herrschen zu lassen. Und natürlich, und das kenne ich auch und das kennt jeder, dass du dich nicht immer so fühlst, ja? So, boah. Zeig mir den Goliath, ich werde ihm mit 5 Steinen. Zack, also der erste trifft ja schon. Ne? Wir fühlen uns vielleicht nicht immer so, als ob wir die volle Autorität des Himmels haben. Aber wir haben sie, ob wir uns fühlen. Und ich sag dir, an deinem schlimmsten Tag, wo du denkst, jetzt ist alles verloren, hast du die volle Power des Himmels hinter dir. Der Himmel steht hinter dir mit der ganzen Kraft, mit seiner Autorität, ob du dich fühlst oder nicht. Du bist eins mit Gott, wir sind eins mit ihm. Er hat uns vergeben, wir wurden gewaschen durch das Blut des Lammes. Die Sünden wurden uns vergeben. Weißt du, wir hätten das nie erarbeiten können, diese Autorität. Es ist einzig, es ist null unser Verdienst. Halleluja. Es ist alles der Verdienst von Jesus. Und da habe ich euch auch eine wunderbare Stelle. Jetzt muss ich sie finden. Hier, es heißt in Kolosser 2,14, er, Jesus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen bestand, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er hat die Gewalten und Mächte, er hat sie völlig entwaffnet. In dieser Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung hat er den Feind entwaffnet. Er hat ihm alle Waffen weggenommen. Jede Waffe, die er noch gegen dich einsetzen möchte, sie ist ihm eigentlich weggenommen. Er hat es vergessen. Er scheint es zu vergessen immer mal wieder. Deshalb braucht er dich, damit du ihn dran erinnerst und sagst, nein, nicht bei mir. Nicht mit mir. Es gibt diese die Geschichte aus dem Buch von Kenneth Hagin, ich glaube an Visionen, glaube ich heißt es. Und da, Kenneth Hagin hatte oft Besuch von Jesus. Jesus hat ihn viel gelehrt, also direkt. Er ist ihm erschienen und Kenneth Hagin ist echt super. Hat immer gesagt, ja, bist du auch wirklich der Richtige? Und dann hat er ihm immer die Wundmale gezeigt, damit er es nicht mit einem falschen Jesus da zu tun hat, was ich sehr gut finde. Und auch immer nach Bestätigung aus dem Wort gefragt, um nicht verführt zu werden. Kann sich ja jeder eventuell, ne, sogar der Feind als Jesus ausgeben, aber die Wundmale damit, das geht nicht. Und dann hat Jesus ihn gelehrt und plötzlich hat ein Geist sich zwischen die beiden gestellt und hat angefangen, wie wild rumzumachen und zu reden. Und Jesus hat einfach weitergeredet. Und ich kenne Hagin, sagt, Jesus ist da. Er sollte doch wissen, was hier passiert. Und er hat doch die Autorität, diesem Dämon jetzt zu sagen, der hier zwischen uns ist und ich überhaupt nichts mehr verstehe, der müsste doch jetzt mal sagen, Schluss und verstumme. Hat er aber nicht. Und dann hat Kenneth Hagin, wurde es irgendwann zu dumm, weil er wollte unbedingt die Worte hören, die Jesus sagte. Also hat er irgendwann gesagt, so in Jesu Namen, schweig und verstumme und hör auf mit deinem Theater. Was passierte in diesem Moment, in Jesu Namen, hat er gesagt. Flupp, dieser Dämon, der die ganze Zeit rumgehampelt hat und rumgeschrien hat, wie ein nasser Sack fiel dieser Dämon zack weg und hat gesagt, so und jetzt geh von hier und wo auch immer hin. Ja. Und er hat gesagt, du warst hier, du hast doch die Autorität, warum hast du nichts gemacht? Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, ich konnte nichts gegen ihn machen. Und er so, wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Sag's bitte nochmal. Ich konnte nichts gegen ihn machen. Du, mein Leib, ich habe alles gemacht am Kreuz von Golgatha. Und jetzt habe ich meine ganze Autorität dem Leib Christi gegeben. Wenn mein Leib es nicht, die Autorität nicht wahrnimmt, wird der Feind nicht gestoppt. Das ist krass, ne? Das ist echt krass. Also wenn du bisher immer sagtest, Herr, mach du was, du den Teufel weg, dann weißt du ab jetzt, it's your job. Hast heute einen Job gekriegt. Nicht, dass wir, weißt du, wir machen es ja nicht aus eigener Kraft. Es ist ja er in uns, ja, absolut. Ohne ihn, ohne seinen Namen, ohne seine Autorität, ohne seinen Geist, könnten wir es überhaupt nicht machen, ja. Hätten wir null Autorität. Aus unserer alten menschlichen Natur können wir gar nichts. Aber mit ihm, und er ist ja in uns, er lebt ja in uns, haben wir diese Autorität und wir sind verpflichtet, sie auszuüben. An deinem Arbeitsplatz, wie gesagt, du herrschst nicht über deinen Chef, aber du herrschst zum Beispiel. Wenn Geister zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz sich tummeln, der Uneinheit, des negativen Redens, der Lästerung, was auch immer, dann hast du Autorität und sagst, nein, diese unreinen Geister, ich dulde sie nicht. Hier kommt die Freude rein an meinen Arbeitsplatz, hier kommt Einheit rein, hier kommt Liebe rein und nichts anderes. Halleluja. So viel Autorität hast du. Wir dürfen uns nicht davon, weißt du, wenn es nicht sofort, ja, also du merkst jetzt, boah, an meinem Arbeitsplatz ist ganz furchtbar, also jetzt in Jesu Namen, ab morgen alles hundertprozentig anders. Kann schon sein, dass es ab morgen alles hundertprozentig anders ist, aber manchmal ist es auch so, dass wir stehen müssen, eine Zeit, bis das durch ist. Also wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, wenn nicht alles, wo du einmal Autorität nimmst, sofort anders ist. Aber erwarte das. Erwarte auf jeden Fall, dass sich Situationen ändern, dass sich Atmosphären ändern, einfach weil du den Himmel mitbringst. Wo du hinkommst, wo wir hinkommen, kommt der Himmel hin und wir bestimmen die Atmosphäre. Sag mal, ich bestimme die Atmosphäre. Halleluja. Das ist doch eine Würde. Gott hat uns wirklich Würde gegeben als Söhne. Wir müssen nicht mit jeder Atmosphäre uns zufrieden geben. Mit jedem Gedanken, der uns durch den Kopf geht, der uns identifizieren, der überhaupt nichts mit Gott zu tun hat. Da können wir sagen, ab will ich nicht, gehört nicht zu mir und ich herrsche in diesem Leben. Weil Jesus es für uns gemacht hat. Er hat, Adam hat die Autorität abgegeben. Er hat den Apfel gegessen oder was auch immer es war. Ja? Und die war es, die Eva, die hat mir den gegeben. Ne? Genau. Sie war es eigentlich. Oh, okay, wir tun Buße, die armen Frauen. Ja, beide letztlich, ja. Aber ja, der erste Adam hat diese Autorität weggegeben, die er von Gott bekommen hatte. Und der zweite Adam und der letzte Adam hat sie uns wiedergebracht. Er hat sie uns wiedergebracht und zwar in vollem Umfang. Halleluja. Dumm nur natürlich. Du fragst dich, ja warum, wenn er die Mächte jetzt schon entwaffnet hat am Kreuz, warum hat der Feind denn jetzt noch hier Herrschaft? Hat er einfach. Nicht immer. Ja. Es kommt die Zeit, wo dieser Feind in Ketten gelegt wird. Und Halleluja, dann ist wirklich Ruhe. Aber in dieser Zeit, wo er noch nicht in Ketten gelegt ist, braucht es Söhne Gottes, die ihm widerstehen. Und die einfach nicht alles mit sich machen lassen. Die nicht einfach die Ehe vor die Hunde gehen lassen, weil der Feind natürlich Ehe nicht mag und möglichst Spaltung möchte und immer Spaltung möchte, egal was, egal wo. Einfach lass es nicht zu. Sag mal, ich lass es nicht zu. Ich lass es nicht zu. Aus seiner Kraft. Ja. Er hat es für sich nicht machen müssen, aber er hat es aus vollkommener Liebe für uns gemacht. Er hat uns so sehr geliebt. Er wollte, dass wir frei sind. Er wollte, dass wir unter diesen Jochs hervorkommen. Er möchte nicht, dass du unter irgendeinem Joch leidest. Und es sind Lügen oft. Aber Halleluja, sie werden, weißt du, wenn du hierher kommst, die Botschaften hörst, dann merkst du, oh, das ist die Wahrheit Gottes und sie macht frei. Aber es ist noch nicht immer so, dass du es einmal hörst und dann ist schon alles durchgehauen. Manchmal müssen wir stehen auf Wahrheiten für unser Leben. Wir stehen drauf und wir stehen drauf. Zum Beispiel durch Jesu Striemen bin ich geheilt und ich bin geheilt und ich bin geheilt und ich bin geheilt. Und ich stehe so lang drauf, bis sich das in meinem ganzen Körper manifestiert hat, Halleluja, bis sich das in meiner Seele manifestiert hat. Meine Gedanken sind nicht mehr Selbstmordgedanken oder irgendwelche komischen Sachen, Unfrieden, Verdammnis, sondern ich habe die Gedanken Gottes und ich lasse nichts anderes zu und ich stehe so lange, bis ich das sehe in meinem Leben, bis ich das sehe in meiner Familie, bis ich das sehe bei meinen Kindern, dass meine Kinder auf dem Weg Gottes gehen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und wenn du dabei bist, vielleicht aufzugeben, dann such dir einen Leiter oder such dir einen Bruder, eine Schwester, wo du Vertrauen hast und dann mach dich eins. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. dass du aber stehen bleibst. Wir bleiben stehen und nehmen noch weiter Land ein. Ja, wir stehen in dieser Autorität und wir nehmen noch weiter Land ein. Wir hatten das heute, ja, auf dem Wasser zu gehen und noch mehr Land einzunehmen. Und das geht, indem wir einfach gehen. Ja? Also wir nehmen Land ein und dann, sag mal, gibt es irgendein Problem, ja, während der Landeinnahme. Es ist nicht immer gleich, dass du alles einnimmst und alles sagt juhu, jubelt. Aber du bist einfach entschieden, weil es ist wichtig, dass du Vision hast, auch Vision, was möchte ich mit meinem Leben? Und dafür bin ich auch bereit zu stehen, dass meine Berufung durchkommt, dass die Berufung in meinem Team zum Beispiel durchkommt, von jedem Einzelnen, dass die Berufung meiner Kinder durchkommt. Dafür stehe ich, Halleluja, dass meine Familie in die Familie Gottes reinkommt. Dafür müssen wir den Mächten widerstehen und sagen nein. Und ich binde euch und ihr werdet nicht meine Kinder oder meine Verwandten, meine Tanten, Onkel. Ja, ich habe da auch noch ein paar. Halleluja, die kommen noch rein. Und ich stehe und es wird keiner sterben, bis sie alle im Reich Gottes drin sind. Keiner, kein Feind, kein Teufel wird sie wegholen vorher. Und wenn sie 120 werden müssen. Ja. Wir lassen einfach Sachen nicht einfach zu. Wir lassen auch nicht einfach Unfälle zu. Du musst auch nicht denken, oh, hoffentlich habe ich heute keinen Unfall. Oder bei dem Wetter ist Glatteis oder so. Ja, haben wir jetzt nicht mehr, aber, ne, aber ein Segen. Ja, aber kommt wieder. Nicht dieses Jahr vielleicht. Nächstes Jahr spätestens. Du kannst sagen und in Jesu Namen, ich werde keinen Unfall haben. Ich werde einfach keinen Unfall haben. Oder auch kein Haushaltsunfall. Ich habe mir sagen lassen, viel mehr Unfälle passieren im Haushalt. Also während du in der Badewanne schrubbst oder was auch immer, keine Ahnung. Kopf über, vielleicht Wasser reinfüllen, dann wird es nicht so schlimm. Gerade die Sachen, das kommt mir gerade wirklich, wo du mit Ängsten angegriffen bist und sagst, oh, hoffentlich passiert es nicht. Hoffentlich passiert es nicht. Dann nimm Autorität und sag genau da. Und da sage ich ja im Namen Jesus, ich drehe das jetzt um, wo der Feind mir immer Angst gemacht hat, wenn das passiert, das wäre das Schlimmste, wenn das passieren würde oder so. Da dreh wirklich den Spieß um. Und wenn ich hier jetzt den Job verliere oder so, dann sag nein in Jesu Namen, ich werde mich nicht mehr von dieser Angst leben lassen. Ich werde nicht mehr gepusht und gelebt und unterjocht von dieser Angst. Ich sage in Jesu Namen, ich werde an diesem Arbeitsplatz bleiben, solange der Herr es möchte. Und wenn ich nicht mehr an diesem Arbeitsplatz bin, dann wird es einen besseren geben für mich. Halleluja, das ist Autorität. So nimmst du Autorität über Ängste, weil Gott möchte echt freie Söhne. Er möchte frei hier oben und die größte Freiheit ist die zwischen deinen beiden Ohren. Wenn wir da frei sind und nicht Ängsten Raum geben. Einfach, das war immer schon so. Ich habe seit 10 Jahren diese Angst oder unterzugehen, wenn ich schwimme oder was auch immer. Ich habe da irgendwas gehört oder einen Unfall zu haben. Boah, nur nicht auf die Autobahn oder wie auch immer. Oder nicht mehr als 100 fahren. Entledige dich dieser Angst. Ja, für manche ist es völlig unverständlich, wenn man so eine Angst haben kann. Oder vielleicht ist dir mal einer reingefahren und du hast seitdem Angst. Aber du hast Autorität und du kannst sagen, und im Namen Jesus, Herr, ich vertraue dir, keiner wird mehr reinfahren. Ich werde keinem reinfallen, ich werde auch kein Kind. Vielleicht hast du Angst, oh, am Ende werde ich ein Kind oder einen Hund umfahren oder was. Oder Hirsch oder was auch immer. Ich sage, nein, in Jesu Namen, ich werde kein Kind umfahren, ich werde auch keinen Hirsch umfahren oder was auch sonst irgendwo rumläuft. Ich dulde nicht, dass mein Leben vergiftet wird mit Ängsten und ich gebunden und eng und freudlos durch dieses Leben gehe. Nein, ich habe Autorität. Und in dem Moment, weißt du, in dem du das aussprichst, kommen die Engel an deine Seite. Und in dem Moment, in dem du sagst, so, und ich werde keinen Unfall haben, stehen die Engel spalier und du wirst keinen Unfall haben. Halleluja. Halleluja. Eine unfallfreie Gemeinde. Yes. Jesu Namen. Das Wichtigste ist, keine Angst zu lassen. Und in dieser Freiheit, in unseren Gedanken, wie gesagt, was auch immer, du hast eine gewaltige Vision und es ist klar, immer wenn du im Glauben gehst, alle Leute, die im Glauben gehen, werden immer von Ängsten auch angegriffen werden, ist klar, weil du willst ja Land einnehmen, du willst ja weiter, also werden Widerstände kommen oder Ängste, das schaffst du nie, komm, wie alt bist du, wie jung bist du, was auch immer, aber Halleluja, glaub dem nicht. Sag's egal, was auch immer, aber ich werde meinen Auftrag hier auf dieser Erde, ich werde ihn erfüllen. Und ich weiß, der ganze Himmel steht hinter mir. Und was auch immer an Widerständen ich erlebe und wo ich ausharren muss auch mal oder wie auch immer, aber ich weiß, in Jesu Namen, ich gehe da durch, ich widerstehe dem Feind und ich gehe einfach weiter. Also manchmal musst du einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Einfach dich nicht beirren lassen und einfach weitergehen. Einfach durchgehen, mal durch eine Sache auch und einfach weitergehen und sagen, und ich gehe und ich weiß, der Herr hat es alles schon besiegt. Jeden Widerstand, den ich erfahre auf meinem Weg des Landeinnehmens, er hat ihn schon besiegt. Und ich stehe auf seinem Sieg und ich freue mich in seinem Sieg und ich juble. Ich juble in seinem Sieg. Juhu! Ich juble in seinem Sieg. Ich bin frei in seinem Sieg. Ich schleudere wirklich diese Ketten weg von dem, boah, das geht nicht. Oder, oh, morgen schon wieder an die Arbeit mit dieser gruseligen Atmosphäre. Sag, und es wird, ich glaube wirklich, wenn du dir heute Abend sagst, es wird ab morgen anders. Es wird ab morgen anders werden. Steh einfach hin. Der ganze Himmel ist mit dir. Und es wird anders. Halleluja. Und die Kinder kommen zum Herrn. Halleluja. Genau, da tut sich schon Gewaltiges bei Valerie in der Schule. Und Halleluja. Ja, ja, das passiert. Das passiert. Der Herr ist ganz mächtig am Arbeiten. Und er möchte es. Dieser Sieg, weißt du, er ist ewig. Ja, auch wenn wir noch mit Widerstand zu tun haben und er noch später in endgültige Ketten gelegt wird. Aber der Sieg, der uns die Autorität gegeben hat, der ist fest und er steht fest. Und auf diesem Sieg gehst du, auf diesem Sieg stehst du. Weißt du, auch wenn es mal zwischendurch wie ein Scheinsieg der anderen Seite gibt. Manche gibt es so Scheinsiege, kurze Etappen, aber du sagst, es ist mir völlig egal, auch wenn es scheint, als ob der Feind kurz mal die Oberhand gewonnen hat, aber ich stehe und ich weiß, was mein Herr erduldet hat, erlitten hat, ertragen hat und deshalb stehe ich in diesem Sieg und ich weiß, er steht in mir. Halleluja. Und meine Geschwister stehen hinter mir. Das ist wunderbar auch hier. Weißt du, wir sind eine Familie. Und auch wenn man nicht immer weiß, wodurch jeder Einzelne geht. Aber wir sind als Familie eins. Und jeder steht hinter dir. Juhu. Sag mal zu deinen Nachbarn, ich stehe voll hinter dir. Wo auch immer du durchgehst gerade. Ich stehe hinter dir. Und der ganze Himmel steht hinter dir. Oh. Und du wirst in all das hineinkommen, was der Herr für dich hat. Halleluja. Halleluja. Genau. Weil wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind, weil er uns sündlos gemacht hat, deshalb können wir diese Autorität über ihn ergreifen. Aus uns heraus, mit unserer im befleckten Gerechtigkeit, könnten wir das gar nicht. Aber er hat uns mit seinem Blut reingewaschen. Und das sieht der Feind. Und wir achten darauf, dass wir dem Feind einfach keinen Raum geben. Wir geben ihm einfach keinen Raum. Sag mal, ich gebe dem Feind keinen Raum. Ich bleibe in der Liebe. Das Wichtigste ist, auch um in diese Autorität zu gehen, ist das Bleiben in der Liebe Gottes. Du bleibst in der Liebe, egal was ist. Ja, wir lieben nicht die feindlichen Mächte, wir lieben die Menschen. Wir lieben die Menschen, egal wer gegen uns geht, egal, weißt du, ob dein Chef gegen dich ist oder wie auch immer. Oder was du am Arbeitsplatz vielleicht mal erlebst oder in der Familie oder so. Aber du bleibst, aber du liebst die Menschen, wir sind im neuen Bund. Und diese Liebe, gepaart mit dieser Autorität, die hat den Sieg. Halleluja, du liebst die Menschen, du bindest die Mächte der Finsternis. Wie gesagt, die lieben wir nicht, die musst du auch nicht lieben. Die lieben dich auch nicht. Aber wie gesagt, auch wenn Menschen dich nicht lieben, du liebst sie weiter. Und das ist auch ein großer geistlicher Kampf, wenn du sagst, einfach, ich liebe die Menschen, egal ob sie komisch sind oder Macken haben oder was auch immer, aber ich liebe die Menschen. Aber wenn ich sehe, jemand wird gequält, auch was, auch weißt du, in deinem Umfeld wird gequält von Mächten, dann binde diese Geister. Aber sag Schluss damit. Jemand erzählt dir, boah, ich werde beständig oder ich kann nicht schlafen oder so. Dann binde Schlaflosigkeit. Binde Geister, die andere quälen oder so. Du hast die Autorität, wie gesagt, du hast nicht Autorität. Wenn die Person natürlich sagt, ich will nicht, dass du betest, dann machst du das nicht, ja. Es sei denn bei Ungläubigen, da darf man trotzdem. Für sie beten darf man auf jeden Fall. Halleluja. Hier heißt es in Römer 5, 17, wir haben Autorität bekommen, in diesem Leben zu herrschen. Denn wenn durch die Übertretung des einen, der Tod, durch den einen geherrscht hat, Adam, so werden vielmehr die, welche die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Der Tod hat durch Adam geherrscht, aber der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Oh, sag mal, der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt und die Auswirkung, auch Krankheit, das ist eine Auswirkung auch von Tod. Krankheit ist besiegt. Halleluja, Süchte sind besiegt. Juhu! Juhu, Halleluja, Zwangsgedanken, komische Sachen, Panikattacken, sie sind besiegt, sie hängen da, sie hängen alle da am Kreuz, er hat sie alle besiegt. Und deshalb, weil er es besiegt hat, können wir und sollen wir im Leben herrschen. Und herrschen ist kein negativer Begriff, sondern es ist ein guter Begriff. Oder regieren, sag regieren, wenn die regieren besser fällt als herrschen. Wir sind Könige und Priester. Wir leben in einem anderen Reich. Wir leben in einem Königreich. Unter dem König der Könige. Das ist natürlich immer klar. Darüber werde ich später nochmal auch eingehen. Wir leben unter dem König der Könige. Wir leben unter Autorität. Und deshalb, weil wir unter Autorität leben, können wir Autorität ausüben. Und wir sehen Siege und wir sehen Durchbrüche. Halleluja, in unserem Leben. Und zwar mehr und mehr und mehr. Wir geben uns nicht mehr zufrieden. Das habe ich so auf dem Herzen, dass du dich nicht mehr mit Situationen, wo du dich vielleicht schon eingerichtet hast, wo du sagtest, so war das jetzt die letzten Jahre oder Monate oder Wochen, du gibst dich nicht mehr zufrieden. Halleluja, wer ist da einverstanden? Du gibst dich nicht mehr zufrieden mit was dich aufhalten möchte, was dich ärgern möchte, was dich quälen möchte. Und deshalb möchte ich jetzt noch eine Aktivierung mit uns machen. Halleluja, Halleluja. Weil einer schlägt 1000 und zwei 10.000. Ich würde gerne, dass wir uns zu zweit zusammentun und wir füreinander beten und Autorität, also mit deiner Autorität, dass du deinen Bruder oder deine Schwester unterstützt mit der Autorität, die in dir ist, durch Jesus, und Autorität nimmst über die Sache, die gerade dein Bruder oder deine Schwester entgegensteht oder wo du oder für eine Person aus der Familie, muss nicht für die Person selber sein, Person am Arbeitsplatz, wie auch immer, dass du Autorität nimmst. Wie gesagt, wir gehen nicht gegen Menschen, sondern nur gegen Mächte, die irgendwie gerade entweder bei dir oder bei einer Person in deinem Bereich sind, und dass du Autorität nimmst und Halleluja, dann wäre, oder Atmosphären am Arbeitsplatz, in deiner Familie. Und Halleluja, wir werden die Zeugnisse hören. Ich bin schon total gespannt. Und ihr auch am Livestream. Macht es, wenn du alleine bist. Genau, mach dich eins mit uns. Oder ruf noch jemanden an. Wenn ihr zu zweit seid, macht es aus. Auch, lasst uns nochmal zusammen aufstehen. Und jetzt such dir einfach einen Partner, vielleicht nicht dein Ehepartner. Das könnt ihr dann später mal. Ihr macht dann heute Abend noch weitere Sachen. Um jetzt wirklich Autorität zu nehmen. Halleluja. Hat jeder einen Partner? Sucht ihr noch einen wunderbaren? Wer hat noch keinen? Hände hoch. Christoph. Und Polycarp? Trefft ihr euch? Christoph und Polycarp? Ihr, okay. Also alle zwei haben alle? Haben alle einen Partner? Streckt mal, jeder hat einen Partner, ne? Okay. Halleluja. Jetzt werden wir erstmal in Sprachen beten. Genau, das heißt, erstmal tauscht euch aus über die Sache. Habt euch ausgetauscht? Worum es geht bei jedem Einzelnen. Genau, auch im Livestream. Einer schlägt 1000, zwei 10.000. Okay. Habt ihr euch ausgetauscht? Manche Erinnerung. Tausch noch aus. Okay. Ausgetauscht. Ausgetauscht. Kommt zum Ende bitte mit dem Austausch. Keine Romane erzählen. Bitte. Kurzgeschichte bitte. Halleluja. So. Jetzt kommen wir zum Ende. Austausch zu Ende. Amen. Und jetzt lasst uns in Sprachen beten. 30 Sekunden. Stopp. Und jetzt entscheide, wer zuerst für den anderen betet. Okay, erst der eine fängt an. Halleluja, jetzt legt los. Und jetzt lass uns wechseln. Das ist der andere, der jetzt eine Autorität nimmt über die Situation von dir. Ta ta ta ta. Halleluja! Shaka barashapa sando, shata la brajamba sando, chiva sita tata. Halleluja! Jesus hat den Sieg! Jesus hat den Sieg! Hat Jesus den Sieg? Halleluja! Habt ihr empfangen, worum ihr gebetet habt für den anderen? Habt ihr es empfangen? Halleluja! Halleluja! Oh ja, Halleluja! War das gut, Autorität zu nehmen? Halleluja, hast du gemerkt, den Herrn in dir, der Autorität genommen hat aus Liebe für deinen Bruder oder für deine Schwester. Halleluja. Und ich glaube, wir werden ganz viele Zeugnisse hören von dem, was passiert ist, was jetzt geschiftet wurde. Oh, wir danken dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Autorität, die du uns gegeben hast. Halleluja, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir danken dir, dass sie unter unseren Füßen sind. Und für alles, was jetzt eben auch noch passiert ist in der unsichtbaren Welt, danke, dass die Engel jetzt ausgehen und all das bewirken, worum gebetet wurde. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. Und keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, wird Erfolg haben. Halleluja. Keine Waffe. Sag nochmal, keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die sich Anklagen gegen mich erhebt, spreche ich schuldig im Gericht. Das ist mein Erbteil als Sohn Gottes. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Man, wow, wow, wow, wow, wow, was für ein Abend, Halleluja, du hast Autorität, preis den Herrn, ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die Autorität hat, hey, juhu, Halleluja, preis den Herrn, Halleluja, aber du hast auch Autorität, ich habe auch Autorität, preis den Herrn, Halleluja. Ich möchte zum Schluss noch alle die aus dem norddeutschen Raum zuschauen, heute Abend auch in der Glory Live Schule, ich möchte euch noch ganz besonders einladen. Am Samstag in einer Woche sind wir in Hamburg zu einem Tag Söhne der Herrlichkeit Advanced. Da wirst du hervorgebracht im Leben, in den Räumen in der Herrlichkeit, aus den Räumen der Herrlichkeit, im Träumen mit Gott, in deinem Bewusstsein als ein Sohn Gottes, wirklich auch in der Autorität, die dir gegeben ist, wirklich voranzugehen und dein Land einzunehmen. Also wenn du aus diesem Gebiet kommst, dann sei mit dabei. Im Leonardo Hotel wird es sein von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr am Samstag in einer Woche. Du musst dich anmelden. Denk dran, auf unserer Homepage glorylife.net kannst du dich anmelden. Musst du dich anmelden, kostet nichts, aber sei dabei. Halleluja. Preist den Herrn. So, und jetzt geben wir noch zusammen. Ja, frag den Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, was darf ich säen heute Abend in diesem Boden. Oh, da ist so ein Puh, so eine Aktivität im Geist. Also in diesem Boden darfst du heute Abend hinein säen. Das ist ein Boden, in dem Saatkörner definitiv gut wachsen können. Also, Heiliger Geist, was soll ich geben? Und du hast ja jetzt heute Abend gelernt in der ersten Stunde, in der Aktivierung, du kannst säen, du kannst hören, du kannst wahrnehmen. Und das Erste, was kommt, das nimmst du. Den ersten Betrag, den er dir zeigt, den nimmst du. Und wenn du nicht dabei hast, dann hast du die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Stuhl ist, und dann in den nächsten Tagen zu überweisen. Oder du kannst in bar geben, wenn du Bargeld dabei hast. Oder du kannst überweisen über die IBAN. Oder du kannst per PayPal geben, wie eingeblendet. Oder du kannst deine Kreditkarte nutzen, auf unsere Homepage gehen, wenn du über Livestream zuschaust, und kannst auf diese Weise geben. Halleluja. Lass uns das tun. Wie gesagt, das Erste, was kommt, so hörst du, so nimmst du die Stimme Gottes wahr, auch bei der Sammlung. Es ist auch eine Übung, es ist immer wieder eine Übung. Jede Sammlung ist wieder eine Übung, die Stimme Gottes zu hören. Ein Gedanken vom Thron Gottes. Was soll ich geben? Ich empfinde, ich sehe, ich höre, und das tue ich. Amen. Okay, lassen wir die einmal durchgeben. Halleluja. Astrid, kurze Frage, hast du die Gebetshefte für den Ramadan schon ausgelegt? Ah ja, super. Okay, also momentan ist ja Ramadan bei den Moslems, und da gibt's von Frontiers, wo ja unsere Samira angestellt ist, die hat ja letzten Samstag bei den Jugendlichen was gemacht zum Thema islamische Welt und Mission und so weiter. Und da gibt's ein Gebetsheft, jeden Tag Gebet für die muslimische Welt, und zwar jeden Tag für einen anderen Bereich der muslimischen Welt. Zum Beispiel wird auch gebetet an einem Tag für die Muslime in Deutschland oder für die Muslime in Österreich oder für bestimmte Volksgruppen und so weiter. Das ist ein ganz spannendes Heft, 30 Tage, glaube ich, Gebet für die islamische Welt. Also solange der Ramadan geht, der hat ja am Montag begonnen, also ist noch eine Weile, du kannst also noch ein bisschen beten. Und gerade in der Zeit sind die Moslems sehr, sehr offen für Gott, weil sie wollen ja Gott begegnen. Sie kennen Gott noch nicht, sie wollen ihn begegnen. Manche sind radikal, lesen die ganze Nacht den Koran, und ist der Hammer. Ja? Und wir setzen frei, dass ihnen Jesus begegnet in ihren Träumen, dass sie Jesus erleben in Missionen, dass sie, während sie den Koran lesen, auf Verse stoßen, weil das sind auch Verse, wo Jesus drin vorkommt, aber dass sie dann sagen, okay, darüber möchte ich mehr wissen, über diesen Isa, von dem da die Rede ist, möchte ich mehr wissen. Und dass sie so zu ihm hingezogen werden. Lass uns das freisetzen im Gebet. Und wie gesagt, wenn du Gebetsanregungen möchtest, draußen, wo liegt's aus? Am Welcome-Tisch liegen die Gebetshefte aus, kannst du dir heute Abend eins mitnehmen, 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Okay, dann haben wir noch, wow, auch so viele Zeugnisse, ich muss wieder was vorlesen, weil sonst komme ich nicht mehr hinterher mit den ganzen Zeugnissen zum Vorlesen. Zum Beispiel hier, jemand schreibt, ich habe am Mittwoch erfahren, dass ich ein Auflösungswunder erlebt habe. Ein Knoten ist bei mir verschwunden. Ich hatte wegen diesem Knoten im Sommer 2022 zur Mammographie gemusst. Die Mammographie-Fachärztin wollte auch irgendwas weiteres noch machen, um sicherzustellen, dass alles okay ist, aber ich ließ es nicht machen, weil ich nicht wollte. Meine Frauenärztin wollte damals, dass ich zumindest erneut eine Mammographie machen lasse nach ein paar Monaten. Auch das tat ich nicht, weil das Gequetsche am Gerät ich nicht mochte. Am Mittwoch, als ich wieder beim Frauenarzt war, nach dieser langen Zeit, wurde kein Knoten mehr gefunden. Keine Ahnung, wann er genau weggegangen ist, aber jetzt ist er weg. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Das ist wunderbar. Und hier gibt's eine kleine Lektion, das passt auch zu der Stunde von Irina heute Abend. Im Glory House in Dillenburg hatte die Leiterin, die Anne, das Wort: Wiederherstellung, Befreiung, Heilung ist keine Option, sondern ein Befehl. Eine Teilnehmerin bekam während der Predigt einen lauten Tinnitus, und sie sagte: Tinnitus raus, es ist keine Option, sondern ein Befehl. Tinnitus war sofort weg. Eine andere Teilnehmerin wurde extrem unwohl, und auch da wirkte das Wort sofort, was sie bekannte: sofort raus, keine Option, sondern ein Befehl. Amen. Also das kannst du dir merken für deine Autorität. Wenn du sprichst, es ist keine Option, sondern ein Befehl. Sag zu deinem Nachbarn: keine Option, sondern ein Befehl. Amen. Halleluja.